interessant. Was ich jetzt tatsächlich in vielen Seminaren erlebe, ist, dass Leute, ohne mich zu fragen, aufnehmen und zum Teil dann einfach auch ihr Handy hochhalten und die Kamera laufen lassen. Und das interessanterweise auch im Kontext von Diskussionen um Forschungsethik. Das finde ich dann besonders erfreulich. Okay, die Idee für die Struktur dieses Workshops wäre sozusagen zunächst einen gesundheitswissenschaftlichen Impuls. Dann würde mich tatsächlich, dass wir kurz entweder in Kleingruppen oder im Plenum Fragestellungen, die aufpoppen, kritisch-psychologische Fragestellungen im Bereich Gesundheitspsychologie. Was wären Fragestellungen, die euch spontan einfallen, vielleicht erst zu zweit, die sammeln, die wir sammeln, versuchen zu systematisieren, aber nicht zu diskutieren. Und dann mache ich einen erweiterten Vortrag, wo ich nochmal Reflexionsfolien einführe, den Gegensatz von kontrollwissenschaftlicher Perspektive und subjektwissenschaftlicher oder emanzipatorischer Perspektive, um dann nachher nochmal zu überlegen, wie könnte man gegebenenfalls die Forschungsfragen, die in der ersten Idee aufgetaucht sind, nochmal reformulieren und was wäre sozusagen, um eine kritisch-psychologische Fragestellung im Bereich Gesundheitspsychologie zu entwickeln. Ich hoffe, dass das irgendwie halbwegs von Interesse ist und würde jetzt einfach mal fortfahren. Was ich spannend finde und was ich in meinen Vorlesungen in der Gesundheitswissenschaft auch immer zu Beginn sage, ist, dass wenn man das Kapital von Karl Marx liest, selbst wenn ich damals Foucault unterrichtet habe, habe ich durchaus Kapitalkurse besucht, wie sich das gehört. Und da ist sozusagen, sind an verschiedenen Stellen bezieht sich Marx immer wieder auf Public Health Daten. Also immer wieder auf Mortalität und Morbidität von Kindern, von Frauen, aber auch von Arbeitern. Wie ist deren Lebenserwartung im Vergleich zu anderen? Und nimmt das als Ausgangspunkt für die Kritik an Ausbeutungsverhältnissen und Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen, insbesondere der Arbeiterklasse in England im 19. Jahrhundert. Und das finde ich sozusagen einfach, das im Kopf zu haben und zu sagen, okay, wir diskutieren heute auch in der Gesundheitswissenschaft sehr stark über gesundheitliche Ungleichheiten, also Ähnliches, was Marx im 19. Jahrhundert bereits getan hat. Und die Frage ist, wie speist man solch eine Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebens- und Arbeitsbedingungen in eine kritische Perspektive ein? Sein Fokus damals, wie gesagt, auch insbesondere auf Frauen- und Kinderarbeit und Ähnliches. Interessant dabei ist aber, dass Marx natürlich kein gesundheitswissenschaftliches Buch schreibt, sondern eben eins über, und da bin ich jetzt überhaupt ganz angreifbar, was das Kapital im Einzelnen ist. Das ist nicht meine Domäne, aber es geht sozusagen um Ausbeutungs-, um Mitbestimmungs- und Gerechtigkeitsdiskurse, aber es geht weniger um Gesundheitsdiskurse. Also der Gesundheit ist quasi, oder so gesundheitliche Ungleichheit ist das Skandalon, an dem er dann auch versucht zu mobilisieren, gegen Ausbeutung, gegen bestimmte Arbeits- und Lebensbedingungen, die er dann zentral auf kapitalistische Produktionsweise zurückführt. Also in dem Sinne sind Public Health Daten immer eine wichtige Grundlage für Gesellschaftskritik. Wenn man sich jetzt die Public Health Daten und gesellschaftliche Transitionen oder die Transition im Bereich von Krankheit anguckt, dann sind es sozusagen primär im 19. Jahrhundert tatsächlich die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen, die zentralen Ursachen für Mortalität und Morbidität sind und sich das dann aber historisch quasi verschiebt zu dem, was wir heute haben, also über eine Phase der Infektionskrankheiten, das wird zumindest im gesundheitswissenschaftlichen Diskurs so formuliert, also dass die Hauptursachen, also gerade das, wo dann Impfen und ähnliche Strategien eingeführt werden, als Maßnahmen zur Verbesserung, zur Verlängerung des Lebens und Verbesserung der Gesundheit, hin zu dem, was wir heute haben, eine Vorrang chronisch degenerativer Erkrankungen, also gar nicht mehr Infektionskrankheiten, psychosoziale Erkrankungen und im Rahmen des vielbeschworenen demografischen Wandels, die Multimorbidität, insbesondere alter Patienten. Das heißt sozusagen, das, was gesundheitliche Ungleichheit ausmacht, ist eben nicht mehr sozusagen, sind nicht mehr primär, sind heute primär chronisch degenerative und psychosoziale Erkrankungen und weniger Infektionskrankheiten. Gleichwohl kann man mit Thomas McEwen aus den 1970ern argumentieren, und das wird auch in der Gesundheitswissenschaft getan, dass die Verbesserung der oder Verlängerung der Lebenserwartung primär nicht auf die Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung zurückzuführen ist, sondern primär an der Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen geknüpft ist. Also die Sauberkeit von Wasser hat sehr viel mehr zur Prävention der Mortalität an Cholera oder anderen Infektionskrankheiten beigetragen, als selbst die Möglichkeit, Cholera zu behandeln. Und ähnlich auch die Ernährungssituation, die Verbesserung der Ernährungssituation, der Wohnverhältnisse und so weiter. All das sind Sachen, die sehr viel substanzieller gewirkt haben als jetzt die Innovationen der Biomedizin. Also auch da wieder sozusagen, es geht jetzt auch in diesen Überlegungen, die primär jetzt erstmal gesundheitswissenschaftlich darin sind, Reflexionshorizonte aufzumachen, wo sich dann kritisch-psychologische Fragestellungen entwickeln können. Was sind die gesellschaftlichen Kontexte und diskursiven Kontexte, in denen sich kritisch-psychologische Fragestellungen im Bereich Gesundheit artikulieren können? Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist. Das ist sozusagen das derzeit gängigste Modell der sozialen Determinanten von Gesundheit, die auf Weltgesundheitsorganisationsebene, aber auch im Kontext Europäischer Union oder des Robert-Koch-Institutes oder Ähnlichem damit diskutiert wird, dass man sozusagen versucht, eben die unterschiedlichen Zwiebel- oder das Regenbogenmodell zu sagen, es sind auf der einen Seite sicherlich sowas wie Alter, Geschlecht und genetische Dispositionen, die zu Gesundheit beitragen, die eingebettet in die sogenannten Lifestyle Factors, also sozusagen Lebensstile wie Rauchen, Essen, Trinken, Suchtverhalten oder Ähnliches, die sind wiederum sehr stark bestimmt durch soziale und also soziale Netzwerke und die soziale Umgebung, in der wir leben, und die wiederum bestimmt durch die Art der Lebensmittelproduktion, der Bildung, der Arbeitsumgebung oder eben auch der allgemeinen Lebensbedingungen und auch, und das ist halt nur ein Faktor, der Zugang zum Gesundheitssystem selbst. Und die wiederum sind eingebunden in generelle sozioökonomische Transformationen. Das Modell leuchtet es erstmal so eine Strukturierungshilfe als, ich sag mal, als marxistischer Theoretiker würde man sagen, es geht ja aber eher darum, die Vermittlung dieser einzelnen Ebenen zu denken und nicht sie einfach erstmal analytisch auseinander zu unterscheiden, sondern auch zu gucken, gerade was sind die Interaktionen zwischen den Einzelnen, also wie wirkt, und das findet sich ja in der kritischen Psychologie in den 70er Jahren in den Veröffentlichungen sehr holzschnittartig, sage ich mal, wie sozusagen kapitalistische Produktionsweise in die Unmittelbarkeit der Lebensperspektiven der Individuen runterdekliniert wird, wo heute sozusagen mit dem, sagen wir mal, begrifflichen Instrumentarium der Analyse von Positioniertheiten, Lage und Positionsspezifik von Individuen und so weiter ein sehr viel differenzierteres Instrumentarium besteht und gleichzeitig eben interessant für kritisch-psychologische Fragestellungen, wie denke ich das Verhältnis dieser unterschiedlichen Ebenen, sage ich mal, auf das Individuum, in dem sich diese sozusagen auch überlagern, verschränken und so weiter. Das sind sozusagen für mich, wenn ich jetzt als kritischer Psychologe Fragen stelle, dann sind diese Determinanten zumindest mitzudenken. Und die Frage ist für mich, wie? Wenn ich jetzt sozusagen nochmal die Darstellung von der epidemiologischen Forschung vornehme, nicht viel, also auch ohne Quellen, ohne alles, das ist eigentlich nicht wissenschaftlich, aber ich beziehe mich, greife da mal auf meine Autorität zurück, dass ich das durchaus so sagen kann, ohne Quellen anzugeben. Wie es sich darstellt, gibt sicherlich unterschiedliche Arten und Weisen, das darzustellen. Ich sage nicht, dass das so ist, wie es ist, aber so stellt sich der Diskurs über gesundheitliche Ungleichheit dar. Das Interessante ist sozusagen bei der Diskussion um soziale Ungleichheit und Gesundheit primär, dass es nicht nur, was man denken könnte, zwischen den Ärmsten und den Reichsten oder zwischen den Gebildetsten und den Ungebildetsten deutliche gesundheitliche Unterschiede gibt, was Lebenserwartung angeht, was Lebensqualität angeht, also auch gesunde Lebenserwartung oder was gesunden Lebensstil angeht. Das sozusagen dekliniert sich quasi durch die gesamte sag ich mal, Hierarchie in der Gesellschaft durch. Also jeder höhere Bildungsabschluss, also wenn ihr vom Bachelor zum Master voranschreitet, ist das die erste, ein guter Schritt, um eure Lebenserwartung und Lebensqualität zu verbessern. Das ist sozusagen, die Untersuchungen sind da sehr eindeutig, dass auch im englischen Beamtenapparat, wo diese Studie durchgeführt wurde, die sogenannte Whitehall-Studie, lässt sich zeigen, dass quasi Lebenserwartung von der Sekretärin über die Sachbearbeiterin oder den Sachbearbeiter, den Sekretär natürlich, Sekretärin, Sekretär, Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, weiß ich was, die Referatsleiter, Referatsleiterin, Abteilungsleiter, bla und so weiter, nach oben werden es dann wahrscheinlich immer mehr Männer, egal, dass sich sozusagen die Lebenserwartung, die Lebensqualität und so weiter, je höher man in der Hierarchie aufsteigt, verlängert. Also das ist sozusagen, was so genannt als Argument, ein sozialer Gradient sich durch die das gesamte Gesundheitsgeschehen hindurchzieht. Und sozialer Gradient, das kann eben einerseits Einkommen sein, wenn man das, oder es kann Bildung sein, deswegen sage ich höherer Bildungsgrad, oder es kann die gesellschaftliche Position sein, also das, die Verfügung und Kontrolle, und das scheint sozusagen auch für kritische Psychologie, finde ich, in hohem Maße interessant zu sein, dass Michael Marmot, der sozusagen da die Haupttheoriebildung und vor allem die Studien zu durchgeführt hat, argumentiert, dass Teilhabe an Gesellschaft und Verfügung über die Bedingungen der eigenen Gesundheit quasi eine der zentralen Einflussgrößen ist. Also wenn man das jetzt übersetzt in kritisch-psychologische Begrifflichkeiten, dann könnte man sagen, je größer die Verfügung, die Handlungsfähigkeit im Sinne der Verfügung über mal die Bedingungen meiner Bedürfnisbefriedigung, wenn ich das jetzt so halbwegs terminologisch korrekt aus der GdP wiedergegeben habe, dann ist sozusagen das eine Vorausbedingung für eine bessere Gesundheit. Also, dass da sozusagen eine sehr starke, also kritisch-psychologische, sagen wir mal, könnte man sagen, anthropologische Annahmen der kritischen Psychologie sich durchaus auch mit solchen Fragen der Epidemiologie abbilden lassen, im Sinne von, es ist tatsächlich gesundheitsförderlich, Handlungsfähigkeit zu erweitern. Ja. In diesen Studien geht es dann, was ich eben an der beruflichen Position festgemacht habe. Also da würde man dann sozusagen sagen, dass es immer um, je nachdem, wie viel Weisungsbefugnis ich habe, wie weit ich über meine Arbeitsprozesse, also in der Arbeitspsychologie wären das dann sozusagen Gestaltungsspielräume in der Arbeitswelt. Und sozusagen je weniger ich habe, das sind, kennt ihr im Zweifel aus Studien der Arbeits- und Organisationspsychologie rauf und runter, dass sozusagen, ob das jetzt Handlungsregulationstheorie, Demand Control Model oder was auch immer an Theorien und Modellen in der da rumgeistert, bestätigen das letztlich in ähnlicher Weise, wo sozusagen die und in dem Sinne wird da gesellschaftliche Teilhabe nicht im Sinne, sei jetzt mal der Sozialpädagogik, ja, also das könnte man dann, wird auch übersetzt, also wird auch versucht sozusagen da ähnlich dran zu denken und damit zu argumentieren, auch Auch in kommunalen Projekten wird das, also in den Studien ist es primär sozusagen die berufliche Position. Weil das einfach zu operationalisieren ist für große epidemiologische Studien, womit wir auch sozusagen ein interessanter Aspekt, wie denkt man eigentlich sozusagen das Verhältnis von epidemiologischen Untersuchungen und kritischer Psychologie, welche Relevanz, wie kann ich das aufeinander beziehen, wenn ich auf der einen Seite bestimmte, sage ich mal, Operationalisierungen methodologisch kritisiere und auf der anderen Seite aber darauf zurückgreife, um bestimmte Argumente zu machen, bestimmte Fragestellungen zu entwickeln. Finde ich eine spannende Frage, wo wir gleich gerne auch weiter darüber diskutieren können. Gesundheit in der Lebenslaufperspektive, da sozusagen ist Kerndeterminante auch eher die soziale Klasse, die über Jahre in Deutschland ist es sozusagen allein begrifflich schon schwierig. Im Englischen ist es sehr viel einfacher, über Social Class zu reden. Im Deutschen wabern unterschiedlichste Begrifflichkeiten die sozusagen, ob das jetzt das Schichtenmodell ist oder ob das die Sozialmilieus sind oder so. Man ist sehr viel zurückhaltender, von sozialer Klasse zu reden. Eben in der Forschung da sozusagen dann natürlich intersektional gedacht, also soziale Klasse und rassisierende Zuschreibung und Vergeschlechtlichung und so. Das ist jetzt nicht sozusagen monokausal oder gedacht, aber durchaus eine der zentralen und interessant. Es gab jetzt ja gerade gestern wieder durch die Presse der neue Armutsbericht und die Kluft, die auseinanderschreitet, und interessant ist, dass das irgendwo kaum noch an irgendwelche politischen Diskurse oder Bewegungen andockt. Also das steht da im Raum, politisch finde ich das erschüttert kaum noch jemanden. Also es ist eher sozusagen, man weiß das jetzt seit 10, 15, 20 Jahren und man nimmt es zur Kenntnis, aber es müsste mehr mit Leben gefüllt werden, vielleicht mehr mit kritischer Forschung zu, was heißt das eigentlich und so weiter. Insbesondere dann natürlich im Zusammenhang mit der Gesundheit von Kindern, wo sich eben auch Gesundheitsdaten sehr stark durcheinanderziehen, ganz klar durchziehen, ob das jetzt Impfungsraten angeht, aber eben auch Fragen von Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Suchtverhalten und Ähnliches. Auch da gibt es klare eine soziale Stratifizierung, um diesen wunderbaren Begriff mal zu benutzen. Und das klar ist, dass sich soziale Benachteiligungen in der Kindheit gesundheitlich langfristig verheerend auswirken. Interessant dazu parallel, dass in Gesellschaften, wo die gesundheitliche Ungleichheit zwischen Arm und Reich größer ist, die gesundheitlichen Ungleichheiten, aber auch die Gesundheit insgesamt schlechter ist. Also Lebenserwartung auch von Reichen ist in ungleichen Gesellschaften geringer als in eher egalitären Gesellschaften. Also wenn man sagt, Finnland, wo die Gesellschaft im noch eher sozialdemokratisches Wohlfahrtsstaatsmodell, es driftet auch da auseinander und so weiter, aber da ist die Differenz noch relativ geringer und das übersetzt sich auch in bessere Gesundheit verglichen zum Beispiel mit den USA oder anderen Gesellschaften. Okay, das war sozusagen mein erster sozusagen allgemeiner Rahmen aus der Gesundheitswissenschaft kommend, und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wenn wir sagen, Ungleichheiten waren Impuls kritischer Wissenschaft oder marxistischer Wissenschaft, auch in Bezug auf Gesundheit. Im 19. Jahrhundert, wie könnten sich Forschungsfragestellungen in der kritischen Psychologie heute formulieren, die gesundheitliche Ungleichheit zum Thema machen? Was wären Perspektiven auf? Und da wäre jetzt ihr gefragt, mein Vorschlag, einfach zu zweit, zu dritt kurz zu überlegen, was wären Möglichkeiten, dass wir die dann kurz an der Tafel oder am Whiteboard sozusagen sammeln, dass ich dann sozusagen weiter fortfahren kann und sozusagen weitere Reflexionsfolien einziehen kann. Ist das okay, können wir das kurz probieren, das ist ihr in, angesichts der Hitze und ihr habt gegessen. Als Gesundheitswissenschaftler würde ich jetzt natürlich sagen, ihr müsst alle aufstehen und euch schütteln, aber das könnt ihr auch lassen. Ich weiß, dass sich viele damit unwohl fühlen, aber wäre auf jeden Fall ein Wunsch, einfach überlegt kurz, was wären Fragestellungen, die euch interessieren im Bereich Gesundheit, auch ein bisschen im Hinblick auf gesundheitliche Ungleichheit. 5 Minuten und dann tragen wir das zusammen oder 3 Minuten. Sozusagen die historischen Entwicklungen an, und zwar nicht im Sinne eines linearen Prozesses, so war es früher, so ist es heute, sondern eher mit der Annahme, dass bestimmte Problemlagen, und das ist jetzt auch mit der letzten Forschungsfragestellung oder der Idee dazu, quasi angedeutet, was sind sozusagen in der geschichtlichen Entwicklung schon Anlagen, die oder in der Art und Weise, wie Gesundheit in der Gesellschaft diskutiert wurde, die sich heute in verschiedenen Arten und Weisen wiederfinden. Ich versuche das sozusagen in einem sehr groben historischen Ritt von dem 19. Jahrhundert Sozialhygiene über den Faschismus, der wesentlich zum Verständnis von Gesundheit und Gesundheitswissenschaft ist, in dem Sinne als quasi Aufgabe, das sollte nie wieder passieren, im Sinne von, was waren eigentlich dessen auch sehr zugespitzte gesundheitsbezogene Praxen. Dann über die gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung bis hin zur Gesundheitsförderung. Wichtig eben, Gesundheit eben als zentral gesellschaftliche Kategorie und nicht als biomedizinische. Also eher, wie wurde Gesundheit in der Gesellschaft organisiert und nicht sozusagen gesund und krank als Definition. Was dabei stütze ich mich, das hatte ich ja eigentlich schon gesagt, viel auf Arbeiten im Kontext von Foucault'scher Theoriebildung und vor allen Dingen den Studien zur Gouvernementalität. Das heißt, inwieweit wird Gesundheit genutzt, um Bevölkerung zu regulieren, um sozusagen die Reproduktion des Arbeiters und des Soldaten, männliche Form bewusst genutzt, sozusagen zu gewährleisten. Man kann sagen, mit der Entstehung kapitalistischer Produktionsweise entsteht, das ist auch Marx oder die Begriffe sind hier von Deleuze, Guattari, passiert eine Freisetzung oder Deterritorialisierung des Menschen von der Scholle. Ja, also 18. bis 19. Jahrhundert, enorme Freisetzung, wandernde Arbeiter oder sozusagen ohne direkte Möglichkeiten zur Reproduktion, dann bürgerlich frei im Sinne von, sie können frei bestimmen, wo sie leben wollen, und dann sozusagen werden diese frei flottierenden Arbeiter eingebunden in neue Festschreibungs- und Regulationspraxen in der kapitalistischen Produktionsweise. Das sozusagen dann im Kontext, den ich schon genannt hatte, Marx kritisiert Lebens- und Arbeitsbedingungen, und parallel dazu entstehen sozusagen sehr viele humanistische und philanthropische Organisationen, die sozusagen auch die schlechte gesundheitliche Lage von Arbeitern und Arbeiterinnen, Kindern und so weiter zum Thema machen und versuchen, dem entgegenzusteuern. Aber eben nicht im Sinne von der Verbesserung der Lebensbedingungen, sondern die immer mit einer Verbindung von, sagen wir mal, philanthropischen Diskursen, in denen sozusagen die finanzielle Unterstützung mit der Befolgung von Ratschlägen verknüpft war. Also Hilfesuchende kriegen Hilfe, aber werden gleichzeitig moralisch erzogen. Das ist sozusagen einer der Ursprünge der Moralisierung des Gesundheitsdiskurses. Also dass wir sozusagen die kleine Sünde zwischendurch, ja, Also warum ist das die Sünde, wenn wir, also das ist sozusagen relativ naheliegende Moralisierung, um sozusagen, und da gibt es sehr schöne unterschiedliche Untersuchungen, eine Kollegin aus Holland berichtet von einer Studie, das heißt Het Glück van Limburg, also das kleine Glück von Limburg, also einer Region, wo stark Kohleabbau ist, wo sozusagen sich um den Kohleabbau, also Arbeiter oder vielmehr wie heißen die Arbeiter in den Gruben? Kumpel. Kumpel. Die Kumpel, ihre Familien, die katholische Kirche und der Staat, die sozusagen ein komplettes Regulationsregime vom Wohnungsbau über Schulsystem und so weiter aufbauen, wo es darum geht, die Reproduktion weiterer Kumpel zu gewährleisten. Also es formiert sich sozusagen eines All-Inclusive-Package, habe ich das jetzt mal genannt, wo es darum geht, die wahre Arbeitskraft zu reproduzieren und das eben möglichst effizient. Ohne sozusagen soziale Durchlässigkeit ist da nicht wirklich ein Thema. Also es geht sozusagen um die Reproduktion auch von Klassengesellschaft in solchen Regimen. Wichtig ist, dass das sozusagen sehr stark mit Moralisierung über Gesundheit, man versucht die Arbeiterklasse sozusagen zu gesundem Verhalten anzuregen. Ich weiß nicht, wer Ottfried Preußler, die kleine Hexe kennt, wunderbares Buch, da gibt es auch die ganzen Geschichten um die Frage, wie sozusagen weiß ich was, der Ehemann sozusagen nicht frei nach Hause kommt, sondern das Geld in der Kneipe versäuft. Ich will jetzt gar nicht Geschlechterdiskussion aufrühren, das sind aber sozusagen alles Strategien, die dann unterschiedlich greifen, um sozusagen die Disziplinierung, also die Leute zahlen erst, kriegen, müssen ihre Miete quasi erst zahlen und dann kriegen sie ihr Geld, das heißt, sie sind eigentlich kontinuierlich verschuldet, werden kontinuierlich eingebunden in bestimmte Geschlechterverhältnisse, werden festgezurrt und so weiter. Das ist sozusagen eine Formierung der von Gesundheit im Sinne von Gesundheit wird genutzt, um die Menschen quasi in neue Formen der Sozialität einzufügen. Und zwar in diesem Sinne erstmal in der Zeit primär welche, die sozusagen soziale Klassen reproduzieren und nicht auflösen. Diese Art von, das wird dann viel unter dem Begriff Sozialhygiene, findet sich in der Literatur des 19. Jahrhunderts und es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Studien, die sozusagen den Übergang von Sozialhygiene zu Rassenhygiene, also wie sozusagen die Nationalsozialisten schrittweise den Diskurs der Sozialhygiene übersetzt haben in einen der Rassenhygiene, was für Anknüpfungspunkte es da auch gibt und wie sehr auch in Personalunion die Leute, die vorher eher noch politisch sozusagen zum Teil zumindest sozialistische Perspektiven hatten, im Sinne von Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen, dann unter so einer völkischen und in diesem Sinne tatsächlich als kritischer Begriff und nicht als harmloser Begriff, wie Frau Petri das jetzt meint, im Sinne einer völkischen Ideologie das umzudefinieren und zwar dann eben vom gesunden Volkskörper gesprochen wird und aus dem gesunden Volkskörper werden bekanntermaßen als erstes die sogenannten Asozialen ausgegliedert und in Konzentrationslager gesteckt. Also und in dem Prozess, wer dann sozusagen schrittweise ausgegliedert wird, ist sozusagen auch Kennzeichen von Public Health Praxen, auch heute noch, ich war zur Olympiade in Sydney, die ersten, die aus dem Stadtbild vor Olympia entfernt wurden, waren die Obdachlosen. Und das fällt einem nicht auf, weil man tendenziell sagt, oder weil ich, wie auch immer, ich will das gar nicht moralisieren, darüber hinwegsehe, man muss schon genau sich wundern, wenn der eine Obdachlose vor dem einen Bankautomaten, wo man immer sein Geld abgeholt hat, auf einmal nicht mehr da ist. So. Diese Art von Bereinigung des Stadtbildes, ja, ist sozusagen durchaus immer noch im Diskurs, Obdachlose dürfen nicht mehr konsumieren auf Parkbänken in der Innenstadt und so weiter. Also die Bereinigung des Volkskörpers, sage ich jetzt mal. Und dann parallel dazu neben der Exklusion findet auch die Aufforderung an den Einzelnen, sich einen gesunden Körper auszubilden. Also Gesundheit und Körperertüchtigung waren sozusagen im Nationalsozialismus sehr zentral gesetzte Praxen, gerade auch in der Jugendbewegung und man kann sozusagen, was ich hier spannend finde mit Wolfgang Fritz Haug in seiner Studie Faschisierung des Subjekts, sagt er, möglicherweise besetzt im Faschismus die Gesundheit eine Art Vergesellschaftungshandel. Das heißt, Gesundheit wird die Arbeit am eigenen Körper wird sozusagen und der Optimierung des Körpers ist sozusagen Teil einer faschistischen Ideologie, wo Gesundheit nicht mehr im Kontext von Gesellschaft gedacht wird, sondern im Sinne eines individuellen gesunden Körpers in einem gesunden Volkskörper und wer dazu nicht dazugehört, wird eben eliminiert. Ich sage nur sozusagen das als historischer Rückblick, wie weit scheinen sozusagen bestimmte totalitäre Gesundheitsregime auf, wo sozusagen genau solche Forderungen oder Vorstellungen im Sinne von Schuld, Moralisierung, aber auch gegebenenfalls Ausgrenzung im Sinne von, weiß ich was nicht, Übernahme von Krankheitskosten für Leute, die sich nicht an der Gesundheit ihrer eigenen Gesundheit aktiv mitarbeiten. Vor dem Hintergrund hat sich sozusagen dann in der jungen BRD der ganze Begriff Volksgesundheit, der sozusagen eigentlich die beste Übersetzung von Public Health wäre, völlig verflüchtigt, davon spricht man nicht. Ich versuche immer Volksgesundheit mit X durchzusetzen, aber das lässt sich irgendwie nicht wirklich kommunizieren. Wichtig ist sozusagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein immer weiterer Rückzug der Gesellschaft oder der Staates der Gesellschaft aus der Gesundheit hin zu Gesundheit als Aufgabe des Krankenversorgungssystems. Eine Medikalisierung, mit der wir heute sozusagen primär konfrontiert sind. In der Art und Weise, wie Gesundheit organisiert ist, ist es primär immer noch um die Krankenversorgung. Mit dem, das hatte ich schon eingangs genannt, mit dem Wohlstandszuwachs und der Verschiebung des Krankheitsspektrums hin zu mehr chronisch degenerativen Erkrankungen, psychosozialen Erkrankungen, kommt sozusagen das Gesundheitssystem als an den Infektionskrankheiten und der Behandlung akuter Erkrankungen orientiertes System zunehmend nicht mehr zurecht und es tauchen sowas auf wie Gesundheitserziehung und gesundheitliche Aufklärung über Informationen, aber auch die wirken bekanntlich nur sehr begrenzt. Dann auch für die Gesundheit, und das finde ich auch wichtig, dass Gesundheit im Sinne von kritischer Bewegung nicht nur als etwas gedacht wird, was von oben regulierend eingesetzt wird, um die Bevölkerung zu reproduzieren, sondern in verschiedenen sozialen Bewegungen Gesundheit zentral auch Mobilisierungsinstrument war. Ob das jetzt die Frauenbewegung war mit der Förderung, auch mein Körper gehört mir, aber auch weiteren Forschungen zu spezifischen Bedingungen der Gesundheit von Frauen, dass Frauen in Forschung nicht auftauchen und Gesundheit von Frauen nicht, ob das die Lehrstühle für Gynäkologie sind, die bis 1999, glaube ich, fest in Männerhand waren, ob das und so weiter, also diese Art von, und da eben auch Gesundheit als Thema gesetzt war, bei der Umweltbewegung brauche ich das nicht weiter zu erläutern. Ich denke, das ist relativ klar, dass da Gesundheit eine wesentliche Rolle spielte und eben genutzt wurde. Aber es gab auch sozusagen eine Gesundheitsbewegung, aus der dann die gesamte Selbsthilfe entstanden ist, also Organisation von Kranken, um selbstbestimmt über im Umgang mit ihrer Krankheit reden zu können. Und auch sozusagen ein Blick wieder auf die Gesundheit als gesellschaftliche Aufgabe und Gestaltungsaufgabe begriffen wird. Also Gesundheit lange Zeit top-down, genutzt zur Regulierung und Eliminierung und Formierung und auch, aber auch gedacht, und das wäre jetzt auch im Sinne, die kritische Psychologie verdankt sich ja auch ihren Ursprüngen einer studentischen Bewegung, die als soziale Bewegung verschiedene Formen der Kritik an herrschenden Verhältnissen ausgeübt hat, sozusagen zu sagen, das ist auch eine Aneignung eines Themas von unten, sage ich mal. Wir hatten schon sozusagen die Definition von Gesundheit, da tauchten da hinten schon auf als Ideen. Wichtig finde ich nochmal auch die Verschiebung von einem eher statischen Gesundheitsbegriff, der eher sozusagen nach 1946 in der Weltgesundheitsorganisation diese berühmte Einheit von biologisch oder körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens, auch ein positiver Begriff gegenüber einer Abwesenheit von Krankheit als negativen Begriff, aber immer noch ein sehr statischer. Die Gesundheitsförderung in der Ottawa-Charta gilt sozusagen als Meilenstein im Bereich New Public Health oder der Gesundheitsbewegung, wo Gesundheitsförderung und hier wieder die Bezüge zur kritischen Psychologie, finde ich, sehr naheliegend, zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Selbstbestimmung würde ich mit Verfügung übersetzen, Verfügung über die Bedingungen der Gesundheit, also ein handlungs- und prozessorientierter Begriff und nicht so sehr ein statischer Begriff. Auch das nochmal zu denken, dass man das nicht objektiv messen kann, oder nicht nur in einer objektiven Messung, sondern eben eher in einer subjektiven Perspektive, die mit einbezieht. Wenn man sich aktuelle Diskussionen anguckt, dann geht es wieder hier, Health is the ability to adapt and self-manage in face of social, physical and emotional challenges. Da hört man schon wieder eine ganz andere Sprache. Da geht es sozusagen eher wieder an Systemfunktionalität orientierter Gesundheitsbegriff. Das sind sozusagen aktuelle Kontroversen, sage ich mal, innerhalb der Gesundheitswissenschaften. Es findet sich immer noch eine Hegemonie derjenigen, die eher sozusagen im Kontext von einem handlungsorientierten Begriff. Also die Gesundheitsförderung, das war ja Teil meines Titels, ist quasi ein Versuch, Gesundheit zu fördern über mehr Partizipation. Also zu sagen, es geht nicht darum, an gesundheitlichen Prozessen teilzunehmen, sondern daran teilzuhaben, sie mitzugestalten und eben auch die Leute nicht nur in die Lage versetzen im Sinne von Wissen als Empowerment, sondern auch eine Art von Übernahme von Gestaltungsmacht. Damit auch mit diesem Begriff Partizipation, Empowerment durchaus Anknüpfungspunkte an kritisch-psychologische Diskurse oder Perspektiven. Anwaltschaftliches Eintreten für auch tendenziell ein sehr starkes Perspektive kritischer Psychologie, um Unterdrückungs-, Ausbeutungs- und so weiter Verhältnisse zum Thema zu machen, Leute zu befähigen und Wissen zu vermitteln. Also Gesundheit als gesellschaftliche Verfügungserweiterung könnte man durchaus sozusagen da einen Kurzschluss machen. Bei Prävention ähnlich, die Unterscheidung Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention sind sicherlich irgendwie bekannt, auch im Kontext der Prävention hat die Ottawa-Charta oder der Diskurs um diese Charta sehr stark die Art und Weise, wie wir zum Beispiel mit HIV/AIDS umgehen, in den 80ern beeinflusst. Im Sinne von damals, ich war sozusagen, weiß ich was, 20 oder nicht ganz oder um da drum, hat Herr Gauweiler damals noch sehr stark Ideen verfochten, wie alle AIDS-Kranken in Lager, ja, bis eine Heilung möglich ist. Und damit, das war sozusagen noch ein sehr dominanter Diskurs im Sinne von Ausschluss, Old Public Health, wir grenzen sie ein, alle, die im Sinne infektiös sind, müssen auf die Geschlossenen, ja, im Sinne von, um jede Übertragung zu vermeiden, entgegen einer damals von Rita Süssmuth durchaus nach vorne gebrachten, nein, es geht nur mit den Betroffenen, es geht nur um mit Einschluss und Selbsthilfe statt Ausschluss und Diskriminierung. Also auch da im Sinne der Prävention wurde partizipativ redefiniert. Also Gesundheit, und das hatte ich sozusagen in meiner Ausschreibung oder meiner kurzen Beschreibung dessen, was ich hier sage, finde ich wesentlich als gesellschaftliches Gut zu begreifen, und deswegen ist es auch sozusagen ein Bezugspunkt kritisch-psychologischer Theoriebildung, aber im Sinne eines Rechtes auf Unversehrtheit, auf körperliche, psychische und so weiter Unversehrtheit und auch als positiver Begriff im Sinne auf der Ermöglichung für ein gutes Leben. Also das sozusagen auch ein zentrales Movens. Also wenn man Morus folgt, dann ist es ja meistens, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes, unterdrücktes und so weiter Wesen ist, im Rückgriff auf Marx, eher als negative Bestimmung. Und Gesundheitsförderung würde dem sozusagen eine positive Bestimmung entgegensetzen, oder nicht entgegensetzen, sondern da draufsetzen und sagen, es geht auch auf das Recht um das Recht auf ein gutes Leben. So, als Forderung deswegen an dem Gesundheitsbegriff in gewisser Weise festzuhalten gegen eine Gouvernementalität, die wir, und das war jetzt in der letzten Gruppe auch, deutete sich das an, wie sozusagen Gesundheit gegenwärtig sich reformiert, also ich würde das eine neoliberale Gouvernementalität benennen, die eben, und das ist das Fatale, die Begriffe Empowerment, Partizipation und so weiter systematisch einbaut. Ja, die Aktivität des Subjekts als Gestaltendes wird aufgegriffen, wenn Ute Osterkamp würde man sagen, wird aufgegriffen, umgedreht und den Leuten als Inkompetenz oder im Sinne nicht einer als eine Ermächtigung, sondern als eine Entmächtigung zurückgegeben. Ja? Also die Möglichkeit sozusagen, sage ich jetzt mal, ich kann über, weiß ich was, Apps, und das kann jetzt, sagen wir mal, jetzt kann man das bei Blutdruckpatienten, könnte man das kritisch sehen, man kann aber auch sagen, ich leide unter hohem Blutdruck und kann das sozusagen durch bestimmte Apps relativ selbstbestimmt regulieren und damit möglicherweise auch meine eigene Lebensgestaltung positiv gestalten. Für Diabetiker ist jede Form von technologischem Fortschritt eine absolute Ermächtigung, ja? Das ist nicht sozusagen als Entmächtigung zu sehen, aber genauso die Frage, wird Prävention zur Pflicht, wird das App und das Gesundheits, also das erzählte gestern ein, ich kenne jetzt den Gitarristen von Pink Floyd nicht, aber das war der Gitarrist von Pink Floyd, der heute nur noch eine Versicherung für seine Touren kriegt, wenn er ein Gesundheitsarmband trägt. Ja, weil er jetzt 70 ist, er darf nur noch spielen auf Konzerten, wenn er dieses Armband trägt, weil sonst die Versicherung im Falle seines Ausfalls nicht trägt. Nur sozusagen um Einfalltore für Gesundheitsverpflichtung zu sehen. Also das Recht, die Möglichkeiten zu nutzen, wird gleichzeitig umgedreht als Pflicht. Noch ist es freiwillig, dass wir das tun, aber die Incentives sind da, die im Sinne von reduzierten Beiträgen zur Krankenversicherung erhöhte finanzielle Unterstützung bei bestimmten Maßnahmen, also bei der Zahngesundheit haben wir das alle hingenommen. Ja, wenn wir brav zur Vorsorge gehen, dann wird mehr gezahlt. Ja, nur sozusagen als Beispiel, da ist aber sozusagen, Prävention wird zur Pflicht und auch sozusagen Subjektivierung des Patienten wird zunehmend zu einem Gesundheitskonsumenten. Wir werden aufgefordert, sozusagen auch uns aktiv, was ihr auch jetzt als die letzte Gruppe im Sinne von Selbstoptimierung benannt hat, dass sozusagen die aktive Gestaltung der Teilhabe an der eigenen Gesundheit und so weiter durch implementiert wird. Also Partizipation und Empowerment sind eben umkämpfte Begriffe. Sie waren Kampfbegriffe innerhalb einer Gesundheitsbewegung, auch innerhalb einer kritischen Psychologie, wo es um mehr Mitbestimmung und Selbstbestimmung ging, um Ermächtigung, um Teilhabe, um Mitgestaltung ging. Und heute werden die Rahmen gesetzt und die Art und Weise, wie partizipiert werden kann. Also mein liebstes Zitat von Studierenden ist, jetzt müssen wir noch die Leute partizipieren. Also wenn es darum geht, Projektentwicklung zu betreiben in der Gesundheitsförderung, dann ist immer sozusagen, okay, wir haben Partizipation, wie partizipieren wir Leute? Ja? Das ist sozusagen so ein klassischer, wo sozusagen das umkippt, wo Partizipation nicht mehr aus der Perspektive derjenigen gedacht wird, die, sondern umgekehrt gedacht wird aus als einer Regulationsperspektive, aus einer Perspektive von oben und nicht aus einer, sage ich mal, selbstvergesellschaftenden Perspektive von unten. das sozusagen als die Schwierigkeit, also da sage ich mal auch nicht nur die, sondern meine Schwierigkeit in der gegenwärtigen Situation sinnvolle kritisch-psychologische Forschungsfragestellungen im Bereich Gesundheit zu stellen. Trotzdem, und da finde ich die kritische Psychologie eben tatsächlich sehr, also beziehe ich mich in meinem Denken, ist sie sozusagen eingekörpert, entführt Holzkamp sozusagen in seiner Diskussion den Begriff der Kontrollwissenschaft im Gegensatz zur Subjektwissenschaft ein. Kontrollwissenschaft nennt er sozusagen all die Wissenschaft, die kurzschlüssig den Zusammenhang von Bedingungen und Aktivitäten ohne die Vermittlung von Bedeutung und Begründung denkt. Also die kausalen Determinationen von und nicht das begründete Handeln der Subjekte von unten aus der Perspektive der Subjekte. Das sich auch in Forschungsperspektiven umsetzt, wo sozusagen Forschungsbedingungen fremdgesetzt werden, und das taucht ja in einigen der Punkte damit partizipativer Forschung auf, also wo es nicht um das Fremdsetzen der Forschungsbedingungen geht und Subjektivität systematisch ausgeschlossen wird, sondern in den Forschungsprozess eingeschlossen wird. Also Subjektivität und die Perspektive des Subjekts als wesentlicher Bestimmungsmoment emanzipatorischer oder subjektwissenschaftlicher Forschung. Das heißt nicht, und das ist nochmal, finde ich, auch mal wichtig in der Diskussion nachher, dass es um eine subjektivistische Verkürzung geht, im Sinne von, meine Perspektive ist die Wahrheit und für mich spielt soziale Klasse keine Rolle. Für mich spielt es keine Rolle, dass ich irgendwie ein weißer, wohlerzogener Mittelschichtsmann bin. Das ist alles, ich bin ganz frei in meiner Handlung. So denkt kritische Psychologie Subjektivität und Subjekt, also nicht, sondern bezieht Lebensbedingungen und widersprüchliche Handlungsmöglichkeiten in die Forschung mit ein. Das heißt, gesellschaftliche Bedingungen spielen eine Rolle, aber nicht als determinierende, sondern als immer auch in der doppelten Möglichkeit, die eigene Handlungsfähigkeit darin zu erweitern oder sich in den Möglichkeiten zu arrangieren. Was in dieser neoliberalen Anordnung durchaus komplizierter wird als das in der Art und Weise, wie das in der kritischen Psychologie in den 70ern und 80ern diskutiert wurde. Weil der Entstehungszusammenhang der kritischen Psychologie noch sehr stark in einer Formation, also meine These, ja, wird wahrscheinlich auch vielfach umstritten, aber sehr stark in einer Gesellschaft entwickelt wurde, die noch relativ festgezurrt war, wo neoliberale Selbstoptimierungs- und Subjektivierungs- und so weiter Strategien noch nicht so sehr entwickelt waren, wenn überhaupt. Ansatzweise in humanistisch-psychologischen Ansätzen, aber auch nicht in der Art und Weise. Und heute sozusagen es eher immer schwieriger wird, wenn man sagt, Partizipation und Empowerment, es geht um Teilhabe, dann muss man immer auch heute schon die Art und Weise denken, wie wird eigentlich darin vergesellschaftet. Ist es ein Vergesellschaftungsprozess von unten oder ein kontrollwissenschaftlicher Prozess von oben? Subjektwissenschaft ist eben dann auch, da ist sozusagen eine der Fragen, wie forscht man dann eigentlich sozusagen sogenannt aktualempirisch im Gegensatz zu historisch-empirisch, das was Holzkamp in der Grundlegung der Psychologie macht, wenn er sozusagen die wesentlichen Kategorien menschlicher Lebensgewinnung herausarbeitet, dann macht er das ja sozusagen historisch-rekonstruktiv. Ich weiß nicht, wie weit das in anderen Workshops hier diskutiert würde. Egal, es geht sozusagen darum, was in der Rekonstruktion der Menschheit, mit der Menschwerdung sozusagen die wesentlichen Bestimmungsmomente von Menschsein herauszuarbeiten. Aktualempirie ist dann sozusagen das im Forschung, sage ich jetzt mal, im Hier und Jetzt. Und da ist wesentlich, dass die Subjektwissenschaft primär an Handlungsproblemen von Menschen ansetzt und nicht und die versucht begrifflich aufzuschlüsseln, während Kontrollwissenschaft die Probleme von außen setzt. Also kontrollwissenschaftliche Forschung würde platt sagen, die übergewichtigen Kinder haben das Problem, um nicht zu sagen, die übergewichtigen Kinder sind das Problem. Ja? Also also Renate Künast hat das sozusagen im Prinzip ich glaube Bundestagswahl 2008, gab es da eine? Sieben? 2007 oder eine danach, da ging es, wurde richtig, doch 2007, das war wirklich das große Halali auf die Jagd auf die übergewichtigen Kinder, wo es sozusagen darum geht, dass man von außen setzt, das ist das Problem. Und nicht guckt, wer hat eigentlich das Problem und welches. Subjektwissenschaft also eher von unten fragt, eben auch bei der Frage von Prävention und Gesundheitsförderung, wer hat eigentlich das Problem und welches. Also es, in der Aktualempirie, und das ist, klingt jetzt erstmal alles ganz schick, ist aber durchaus problematischer, aus meiner Perspektive zumindest, weil natürlich die Frage von des Wahrnehmen und Erkennen eigener Probleme nicht jedem immer schon gegeben ist, sondern das Wahrnehmen von Problemen hängt maßgeblich von Begrifflichkeiten ab, mit denen ich Wirklichkeit wahrnehme. Ja? Wenn ich keinen Begriff von Heteronormativität habe, dann werde ich Diskriminierung von LGBTIQ-Star-Menschen nicht wahrnehmen. Erst in dem Moment, in dem ich einen solchen Begriff habe, kann ich begreifen, dass wenn ich an den Katzentisch bei der Familienfeier gesetzt werde, das vielleicht. Oder wenn permanent Paarigkeit organisiert wird und ich nicht paarig oder nicht heteronormativ paarig auflaufe, dann sozusagen nicht auftauche. In der gesamten Familienerzählung, in der gesamten Präsentation und so weiter. Wenn ich einen solchen Begriff nicht habe, habe ich kein Problem. Also ich brauche auch bestimmte Begriffe, um überhaupt Probleme wahrzunehmen. Ähnlich mit gesundheitlicher Ungleichheit. Wenn ich das nicht wahrnehme, weil es sich ja auch meiner unmittelbaren Wahrnehmung quasi entzieht. Ja, ich kann vielleicht gucken, aber wie viele Menschen gehen schon, sagen, ich sage jetzt mal platt, in Hauptschulen, Realschulen, in Gymnasien und achten auf die Frage von weiß ich was, Folgeerkrankungen von Fettleibigkeit. Ja? Das macht man nicht. Trotzdem ist es ja eine Form von Wirklichkeit, die zum Problem werden. Das heißt, es geht darum, Beforschte zu Mitforschenden zu machen und ihnen auch diese Begrifflichkeiten zur Verfügung zu stellen, um Sachen überhaupt wahrzunehmen. Und eben auch von der Unmittelbarkeitsverhaftetheit meines direkten Erlebens in die gesellschaftliche Vermitteltheit von Wahrnehmung zu gehen. Wenn ich also sage, Advocacy als Teil der Strategien der Gesundheitsförderung, dann geht es sozusagen vielfach darum, erstmal das zum Thema zu machen, um Leuten Begrifflichkeiten an die Hand zu geben und auf Problemlagen aufmerksam zu machen. Aber es geht auch darum, sehr stark zu gucken, wie ich das mache. Ja, wie werden denn diese Diskurse strukturiert? Und da, ich hatte mich auf Renate Künast, damals war sie Verbraucherschutz und Landwirtschaftsministerin, da hat sie sozusagen sehr stark eben in einer Art und Weise, einer ideologischen, individualisierenden Art und vor allen Dingen stigmatisierenden Art darüber gesprochen. Andere tun das auch, von konservativer Seite sowieso, und da brauchen wir jetzt nicht, ich will jetzt kein Grünen-Bashing machen, das liegt mir fern. Nur sozusagen zu sagen, das ist, dieser Diskurs reicht sozusagen bis weit in die Mitte-Links-Perspektiven rein und erfordert sozusagen ein kritisches Erfahrung. Trotzdem ist immer die Frage, wer, jetzt muss ich mal gucken, genau, das Holzkampf, denn ein weiterer Punkt, der sozusagen innerhalb der Gesundheit relativ problematisch ist oder als ideologische Falle fungieren kann, ist das sogenannte materiale A priori der kritischen Psychologie. Wo Holzkamp formuliert, dass, oder der Subjektwissenschaft, dass kein Mensch sich bewusst schaden kann. Ja? Also so eine Setzung, die gerne erstmal rationalistisch missverstanden wird oder kontrollwissenschaftlich missverstanden wird, in dem Sinne, okay, keiner kann sich bewusst schaden, bums, wir fangen an und dann wissen wir ja, was richtig ist. Gesundheit schadet den Leuten also, wenn wir es ihnen sagen, also nicht Gesundheit, weiß ich was, gesundheitsschädliches Verhalten schadet ihnen, das ist sozusagen wissenschaftlich erwiesen. Kein Mensch kann sich bewusst schaden, das kann Holzkamp nicht gemeint haben, ja, also so. Sondern dass sozusagen Schaden oder das, was wir sozusagen dann eben im Rahmen des Begründungsdiskurses her vom Subjekt her zu bestimmen ist und nicht objektiv von außen. und im Begründungskurs zu analysieren ist, wie weit sozusagen dann die Unterscheidung kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Perspektiven, das heißt das, was mir meinetwegen kurzfristig als Möglichkeit der Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse dient, langfristig diesen schaden kann. Heißt aber nicht, und da war sozusagen auch immer ein Disput, den wir mit Ute Osterkamp hatten, dass sie, wenn man nur lange genug mit den Leuten redet, dann werden sie das auch irgendwann begreifen. Diesen Glauben das ist sozusagen ein schöner Glaube, ein frommer Wunsch. Irmingard Stäuble würde das die Anthropologisierung der Revolutionsnorm in der kritischen Psychologie nennen. Wenn ich sozusagen im Bereich beispielsweise HIV-AIDS-Prävention gehe, die Leute tun sehr bewusst Chemsex, also machen Chemsex und teilen Spritzen, Vögeln ohne Gummi und so weiter. Und das sozusagen sehr bewusst, obwohl alle wissen, was das heißt. Und die Frage, und das ist sozusagen, und da, also da komme ich auch an meine Grenzen als Psychologe, erstmal zu sagen, es ist HIV-AIDS ist nicht ihr Problem, offensichtlich. Also gesundheitswissenschaftlich ist es ihr Problem und für alle Gesundheitswissenschaftler, die Prävention betreiben, ist natürlich jede steigende Infektionsrate ein Problem, scheiternder Prävention. Für die Leute, die hier Barebacking, Chemsex und so weiter machen, ist das nicht das Problem. Und Subjektwissenschaft müsste sozusagen denken, was ist sozusagen ihre zentrale Herausforderung? Was sind ihre Probleme? Und wie könnte man das langfristig denken? Das sind sozusagen Perspektiven, wo da frage ich mich, wie denkt ein kritischer Psychologe Chemsex? Oder ein Gesundheitswissenschaftler, der kritisch psychologisch denkt und sagt, Chemsex ist eine Herausforderung, die mich als schwuler Mann in gewisser Weise peripher auch trifft, weil das sozusagen die Normen innerhalb des Sexes, des anonymen Sexes sozusagen verschiebt. Damit auch ganz praktisch meine Lebensvollzüge neue Aushandlungsebenen erfordert. Ja? Wie? Du spritzt nicht? Dass ich mich dafür rechtfertigen muss, finde ich schon bemerkenswert. So, das wären sozusagen Fragen von, wo ich sagen würde, wie denke ich als kritischer Psychologe und als Gesundheitswissenschaftler solches Verhalten? Oder solches Handeln. Also die subjektiven Priorisierungen ernst nehmen und nicht von der normativen Größe auszugehen. Das gute Leben offensichtlich für Chemsex-Betreibende ist der ultimative Kick, der exzessive, keine Ahnung. Das wäre es zu erforschen, wenn man das denn zum Forschungsthema machen wollte, aber nur um sozusagen auch zu gucken, da liegen noch unendlich viele Ebenen dazwischen, wo kritische Psychologie forschen könnte. Von der Gesundheitspsychologie. Was? Was ist Chemsex? Oh, sorry, also Chemsex ist sozusagen Sex mit allen möglichen Drogen, ob das jetzt Heroin, ob das GSB, ob das Ketamin, ob das Crystal Meth, alles durcheinander, Alkohol, Rauchen, alles durcheinander, Nadeln steilen und so weiter. Ich habe keine Chemsex-Party mitgemacht. Es gibt einen Film über die Chemsex-Szene in England, in London, der letztes Jahr rausgekommen ist, der da Leute begleitet auf ihren Trips durch die Sub. So, und das gibt jetzt auch im Kontext Siegessäule aktuell, kann man auch lesen, gibt es sozusagen Party und Sex, gerade eine neue Diskussionsreihe, wo es darum geht, darüber offen zu reden. Also so. Die Gesundheitspsychologie, das wird den meisten deutlich geworden sein, wird uns da wenig weiterhelfen. Die meisten von euch werden das gelernt haben, ob das jetzt das Modell gesundheitlicher Überzeugung oder das die Theorie begründeten Verhaltens ist. Das sind alles nach Holzkamp klassisch implizite Begründungsmuster. Das heißt, die Grundannahmen dieser Theorie sind nicht empirisch zu bestätigen oder zu falsifizieren, sondern sind Implikationszusammenhänge. Also ich habe das da vorne mal kurz, also der Mensch verändert vernünftigerweise eher sein gesundheitsbezogenes Verhalten, wenn er sieht, die Bedrohung als relevant und schwer wertet und seine eine Veränderung sinnvoll und einfach ist. Das ist Modell gesundheitlichen Verhaltens. Nach Holzkamp, wenn ich dieses vernünftigerweise oder die Nullhypothese müsste ja nach nach behavioristischen Grundannahmen oder positivistischen Grundannahmen gleichermaßen sinnvoll sein? Und das ist sie nicht, wenn ich denselben Satz vorlese. Ein Mensch ändert sein gesundheitsbezogenes Verhalten nicht, wenn er eine Bedrohung als relevant und schwer bewertet und seine Veränderung sinnvoll und einfach ist. Dann würde ich ja sagen, hä? Das ist doch Quatsch. In dem Sinne ist das kein Modell oder keine Theorie, die der empirischen Überprüfung bedarf, sondern es ist schlicht ein Begründungsmuster für vernünftiges Verhalten. Ja? Das muss ich nicht weiter beforschen. Oder es wird dann kontrollwissenschaftlich zur Forschungsfrage, wenn ich gucken muss, was muss denn mehr beachtet werden. Ja, da muss ich eher auf die Bedrohung fokussieren oder muss ich eher auf die unterschiedlichen Faktoren in ihrer Gewichtung. Dann geht es darum, Leute zu manipulieren, was muss ich denn eher machen und was weniger. Subjektwissenschaftlich ist das ein sehr banales, wie das andere Modell, Theorie des begründeten Verhaltens oder auch das transtheoretische Modell und das Precaution Adoption Process Model, egal was man sich anguckt, das sind eher, ich sag mal, Umformulierungen banalen Alltagsverstands. Ja, also, dass ich, bevor ich ein Verhalten ändere, erstmal überhaupt bewusst werden muss, dass ich das verändern will, dass ich dann mir überlege, dass ich es dann tue und gucke, wie ich das weiterführe, ist nichts anderes als eine banale Beschreibung dessen, wie ein Prozess der Verhaltensveränderung, wie meine Mutter ihn beschreiben würde. Ja? Das ist nichts, also dass vielleicht die Strategien, die dahinter stecken, ein bisschen mehr sinnvoller sind, dass ich so am Anfang eher auf kognitive Sachen und später eher auf Verhaltensbeziehungen Sachen fokussiere in einem Prozess. Ich sage nicht, dass das alles unnötig ist und dass man mit diesem Modell durchaus Beratungssequenzen strukturieren kann, ja, dass ich nicht jemanden, der da noch nie drüber nachgedacht hat, die Strategien empfehle, wie man denn möglichst abstinent bleibt, ist vielleicht auch sinnvoll, aber auch da wäre man vielleicht drauf gekommen, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hätte. Also die Frage von, dennoch können diese Theorien und Modelle sind ja vielfach beforscht, ja, können informieren über Frage entweder der Beratung, aber auch der gesundheitsbezogenen Kommunikation. Was packe ich denn auf ein Poster drauf, wo ich über Gesundheit informiere? Das, was ihr hattet jetzt in Bezug auf Gesundheit, in Bezug auf Gesundheitskommunikation. Und für mich psychologisch interessante Fragestellungen ergeben sich eigentlich erst da, wo diese Modelle scheitern. Also das, was ich gerade an dem Beispiel Chemsex benannt hatte, als vielleicht auch gewissermaßen ein extremes Beispiel, wo noch tausenderlei moralisierender und anderer Diskurse mit reinhören, aber das finde ich psychologisch interessant. Was ist es, was schwule Männer oder Männer, die Sex mit Männern haben, dazu treibt, exzessiv Nadeln zu tauschen, ohne Gummi zu vögeln und so weiter, in einem Rausch der Ekstase, gut, vielleicht ist das der Rausch der Ekstase, das sozusagen zu tun, das psychologisch weiter zu ergründen, obwohl sie wissen, dass das langfristig mit allen möglichen Begleiterkrankungen einhergeht und so weiter und sie im Zweifel die Spätfolgen auch kennen. Das wären sozusagen da, wo diese Modelle scheitern, finde ich, fängt es an, psychologisch interessant zu werden. Alles, wo diese Modelle wirken, finde ich eher ein Erklären relativ banaler Zusammenhänge. Gut, das überspringe ich. Abschließend vielleicht noch sozusagen die Frage, welche Rolle kann Gesundheit in kritisch-psychologischen Fragestellungen spielen? Sind gesundheitspsychologische Fragestellungen zwangsläufig moralisierend und wie umgehen wir einen Moralisierungsdiskurs? Kann Gesundheit nur Ausgangspunkt für Kritik, aber nicht Zielpunkt für Strategien sein? Also die Frauenbewegung hat Frauengesundheit zum Thema, hat das angeschoben, aber die Frage, wie weit Frauengesundheit auch Zielperspektive war, müsste man nochmal sich genauer angucken. Wie kann ich gesundheitliche Ungleichheit als Ausgangs- und Referenzpunkt kritisch-psychologischer Forschung sein? Kann ich auf den Gesundheitsbegriff verzichten oder sollte ich ihn auf einen verzichten und durch das gute Leben ersetzen? Also das in meinen internationalen Diskussionszusammenhängen versuchen wir immer, also gehen wir eigentlich vom guten Leben aus? Das ist eigentlich unsere Zielgröße, das ist das, was wir versuchen zu vermitteln. Wir bleiben aber bei Gesundheit, weil wir das nicht den anderen überlassen wollen. Genauso wie Holzkamp nicht über Aneignung gesprochen hat, statt Lernen, weil, und das war genau das, weil Lernen der zentrale, einer der zentralen Begriffe der Psychologie ist, und er wollte drinnen bleiben und nicht rausgehen. Zu sagen, wenn ich anfange, über Aneignung zu reden, dann sagen die, ja, du redest über Aneignung, wir reden über Lernen. Sondern er hat versucht, drin zu bleiben, um da der Stachel im Fleische zu sein, auch da sozusagen, wie kann man mit diesem hochproblematischen Gesundheitsbegriff umgehen. Abschließend drei Aspekte kritischer Psychologie, oder was ist eigentlich Kritik in kritischer Psychologie? Das ist sozusagen eine Unterscheidung, die ich für mich sozusagen relativ sinnmachend ist, dass kritische Psychologie immer ein dreifacher Kritikmodus ist. Einerseits Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen oder an krankmachenden Verhältnissen. Andererseits Methodenkritik, ja, an der Nicht-Gegenstandsangemessenheit psychologischer Methodologie und Methodik. Und auch Begriffskritik. Mit dem Arbeiten von Vorbegrifflichkeiten oder mit welchen Begrifflichkeiten wird überhaupt gearbeitet. Das kritische Psychologie betreibt alles drei, aber es sind drei unterschiedliche Kritikrichtungen. Ja? Und die sozusagen nicht zwangsläufig alle in eins laufen. Also ich kann durchaus Gesellschaftskritik üben, ohne kritische Psychologie zu machen. Ich kann Methodenkritik üben, ohne subjektwissenschaftliche Forschung zu betreiben. Und ich kann auch Begriffskritik üben, ohne sozusagen am Ende mit der Grundbegrifflichkeit der kritischen Psychologie zu enden. Also die in dem Kategorialapparat, wie er in der Grundlegung der Psychologie entfaltet ist. Also diese drei Aspekte von Kritik finde ich wichtig. Diese Derate, die ich nicht heute thematisieren möchte, sind existenzielle Fragen von Bedeutung von Hinfälligkeit und Sterblichkeit. Finde ich im Bereich Gesundheit wichtig, aber sprengt kritisch-psychologisch, also gibt es meines Erachtens wenig drüber. Ja? Die Hinfälligkeit und Sterblichkeit als Conditio humana ist sozusagen wenig bis gar nicht thematisiert. Und das erkenntnistheoretische Fragen des Verhältnisses des biologischen zum gesellschaftlichen und psychischen Aspekten, das würde ich auch gerne ausklammern. Von daher die Epigenetik würde ich gerne ausklammern, weil das sozusagen finde ich spannend, aber das durchfegt alles, was sozusagen was ich vorher entfaltet habe, als eher sozialmedizinisch Public Health Perspektive, in der das sozusagen eher grundlegend ist. So. Jetzt habe ich doch viel mehr geredet, als ich wollte. Hätte ich nie gedacht. Das tut mir leid. Ich hoffe, es war hinlänglich interessant und wir können jetzt nochmal vielleicht im Durchgang, im offenen, wenn ihr das sozusagen die verschiedenen Reflexionsfolien im historischen Durchgang und die Überlegung zu Subjektwissenschaft versus Kontrollwissenschaft, was wären denn sozusagen Rahmenbedingungen, Grundannahmen, die für die Gesundheit oder kritisch-gesundheitspsychologischen Forschungsfragen im Kontext gesundheitlicher Ungleichheit, worauf würde man achten, was wäre zu bedenken, was sind Reflexionshorizonte, die ihr einführen würdet, wenn ihr weiter an diesen Fragen arbeiten würdet.